Vielleicht kann ich auch mal einen kleinen Versuch starten, einen schnellen Ritt durch die Historie der großen Bergstraße zu machen. Also die Konzeptionierung geht zurück auf die 50er Jahre mit der Planung für Neu-Altona. Altona-Altstadt ist 1943 zu über 70% komplett zerstört worden, vergleichbar nur noch mit Rotterdam und einer Stadt in England, die, der Name fällt mir jetzt nicht ein, wo die Nazis da verbrannte Coventry gemacht haben. Und die Idee, die dahinter stand bei der Konzeptionierung in den 50er Jahren, war komplett den alten Häuserbestand, der noch da war, komplett abzureißen. Das hat man hier in der großen Bergstraße auch gemacht, Anfang der 70er Jahre. Die große Bergstraße noch bis zum Forum hin war komplett nicht zerstört. Das ist alles abgerissen worden, 4- und 5-stöckige Altbauwohnungen aus dem 19. Jahrhundert, die sind alle abgerissen worden. Und man hat dann nach diesem Athener Modell die Stadt Altona Altstadt oder Altona Altstadt neu entwickelt, also Hochhäuser und drumherum bis zur nächsten Straße mindestens 600 Meter Entfernung Grünflächen. So hat man das konzipiert und in dem alten Teil, der auch komplett zerstört war, hat man sozialen Wohnungsbau gemacht und für die große Bergstraße hat man sich dann überlegt, hier für den, wenn die Leute aus dem Altonaer Bahnhof rauskommen, gehen sie durch die große Bergstraße, kaufen noch für den täglichen Bedarf ein und gehen dann in ihre Wohnhütten und, oder in ihre Hochhäuser. Das war eigentlich das Konzept. Einkaufszentrum ist es nie gewesen, so war es zumindest nicht geplant, sondern das Einkaufszentrum für den überregionalen Bedarf, wie man in den 50er Jahren gesagt hat, ist die neue große Bergstraße, die deswegen überhaupt nur eingerichtet worden ist. Also das ist hier ab Goetheplatz hinter dem Trabant bis zum Bahnhof. So. Und in den 70er Jahren ist man dann auf die glorreiche Idee gekommen, 1972, weil es über 10 Jahre, fast 15 Jahre gedauert hat, die Eigentumsverhältnisse hier zu klären. Hier waren über 600 Grundstücke, viele der Grundeigentümer waren durch Faschismus wirklich vernichtet im KZ. Sehr viele jüdische Bewohner waren ja hier in Altona Altstadt auch. Über 600 Flächen sind enteignet worden oder von der Stadt gekauft worden, übertragen worden an zwei Immobilienfonds und diese beiden Gebäude, ich sage da immer noch Monster zu, muss ich mich für entschuldigen, diese beiden Gebäude sind als erste bundesweit als erste geschlossene Immobilienfonds errichtet worden. Dieses Gebäude, in dem wir hier sitzen, sollte so überhaupt nicht entstehen. Der Bebauungsplan sieht was ganz anderes vor, als das, was hier steht. Und funktioniert hat es auch nie. Seit Anfang der 80er Jahre oder seit 86 konkret ist der komplette Teil oberhalb der Parkflächen ist komplett leer, war komplett leer gewohnt, also 86 ist das Arbeitsamt hier ausgezogen und seitdem stehen die Räume leer. Karstadt ist es 1983 geworden, weil Karstadt 1982 Neckermann gekauft hat und ist vom Lobistor hierher gegangen in die Räume von Neckermann. 89 ist das Trabant, also das stand da vorne an der Ecke dran. Das ist auch komplett leer gewesen, dann wo Hafenklang drin war. Das war seit 89 schon leer und nur noch Karstadt hat hier funktioniert und ein Edeka-Markt. Und es hat nie funktioniert und der Hass, glaube ich, kommt daher, da würde ich auch die Einschätzung teilen, dass die Leute dieses Gebäude deswegen nicht mehr sehen können, weil es nie funktioniert hat. Und dann ich finde das irgendwie schizophren, dann zu sagen, also jetzt hat man hier 40.000 Quadratmeter nutzbarer Fläche und jetzt wollen wir aber IKEA haben, die setzen hier einen Klotz hin mit 80.000 Quadratmeter nutzbarer Fläche. Das ist irgendwie, das meine ich mit Schizophrenie, ne? an dieser Geschichte. Und der Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist, also diese Planungswerkstatt ist nicht etwa von der Verwaltung oder sonst wem eingerichtet worden, sondern das haben die Bürger vor Ort hier gefordert. In einem Bürgerbegehren, was sie gemacht haben, die nicht zum Bürgerentscheid geführt haben, sondern sie haben gesagt, wir wollen eine Planungswerkstatt machen, dass alle Leute, die ein Interesse daran haben, an der Entwicklung von Altona Altstadt beteiligt zu sein, die setzen sich an einen Tisch und diskutieren darüber, welche Entwicklungsmöglichkeiten und welche Chancen oder Möglichkeiten der Entwicklung es gibt. Und eine ist halt die gewesen, dass auch da gesagt wurde, also auf jeden Fall für eine Phase der Zwischennutzung sollen hier auf jeden Fall Künstler her und möglichst sollen sie auch dauerhaft da bleiben. Das war ein so ein Punkt. Und irgendwie finde ich, da muss man das im Zusammenhang der aktuellen Diskussion auch immer wieder mitdenken, was ist hier eigentlich schon an Ideen, zumindest aus der unmittelbar umgebenden Bevölkerung eigentlich schon entstanden. Und da gibt es eine ganze Menge. Das spielt nur noch keine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Leider nicht. Ne? Aber ich finde das gut, dass es diese Entwicklung jetzt gibt mit Recht auf Stadt. Und ich hoffe, dass da dann auch wieder mehr Beteiligung von den Leuten, die hier tatsächlich wohnen, auch wieder passiert. Abschließend würde ich das ganz gerne noch damit Altona Altstadt ist ein Stadtteil, der einzige innerstädtische Stadtteil in Hamburg, wo die Bevölkerungszahl zurückgeht. Seit 2000 leben hier 1300 Leute weniger. Anfang des Jahrtausends, also 2000, war die Bevölkerungszahl noch bei 29.300 Leuten. Jetzt beträgt sie noch 27.400 in etwa. Also nur als so eine Zahl. Ja, und liegt das daran, dass jetzt reiche Familien mit wenig Kindern... Steht Wohnraum leer? Nein. Das liegt einfach an der Wohnungsgröße. Altona Altstadt ist auch der Stadtteil in Hamburg, wo pro Kopf eine Quadratmeterzahl von 32 Quadratmeter zur Verfügung steht. Und das ist mit Abstand der schlechteste Wert aller Hamburger innerstädtischen Stadtteile. Der Durchschnitt liegt bei 43 Quadratmeter, in Altona sogar bei über 60 Quadratmeter, weil man dann Blankenese und was weiß ich, Groß-Flottbek und so ja natürlich dazu rechnet. Ne? Aber hier in Altona-Altstadt ist das wirklich schlecht. Und damit hat das, glaube ich, zu tun, dass immer weniger Familien nicht bereit sind, auf 45 Quadratmeter oder 52 Quadratmeter, wie man in den 50er Jahren sozialen Wohnungsbau geplant hat, zu leben. Die ziehen dann doch eher, wenn das zweite Kind kommt, spätestens woanders hin. Ne? Und das ist, glaube ich, eher der Grund dafür. Aber das ist Vermutung. Kann ich nicht belegen. Ergänzend.